F. Hallo Michael, ich bin noch im Zug. Wir haben leider eine halbe Stunde Verspätung. Willst du mich am Bahnhof abholen? Dann hast du noch viel Zeit. Jetzt ist es 6:30 und wir sind erst 7 im Bahnhof. Also tschüss, bis dann.